Marais-Fieber. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Leo Mallet. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen, Klaus Schmitz. Regie, Bernd Lau. Zweiter Teil. Agentur Fiat Lux, Monsieur Burma ist leider nicht... Ja, ist schon gut, Hélène, ich weiß selber, wo ich bin. Hat sonst niemand angerufen, kein Klient? Ich kann Ihnen versichern, Chef, dass sich die finanzielle Lage der Agentur seit Ihrem letzten Anruf vor genau 43 Minuten nicht geändert hat. Merde, dann muss ich Tante Isabos Schmuck zu Onkel Samuel bringen. Hoffentlich gibt er Ihnen was dafür. Und ob er mir was dafür gab. Fast zu viel. Seine Leiche nämlich. Und einen komplizierten Fall. Ob dieser Fall auch lukrativ sein würde, war noch ziemlich ungewiss. Herausgefunden hatte ich so viel. Odette Larchaud, verwöhntes Töchterchen einer sehr bourgeoisen Marais-Familie, sehr hübsch, sehr zwanglos, sehr launisch, hatte mit Onkel Samuel zu tun. Ziemlich viel sogar, wie ihre Lippenstiftspuren auf seiner blassen Wange zu beweisen schienen. Und dann gab es noch deren Mutter, Madame Ernestine Jacquier. Auch sie kannte Capirol. Und sie hatte ein Problem. Ich dachte, ich bräuchte einen Privatdetektiv. Wozu, Madame? Es ging um einen Mann. Um Ihren Mann? Monsieur Jacquier. Ach ja, und? Er ist verschwunden. Das war ein richtiger Auftrag. Aber ich interessierte mich auch für Latouille, einen Schwerverbrecher, dessen Fingerabdrücke bei Capirol gefunden worden waren. Und ich beobachtete Maurice Badou. Er hatte Onkel Samuel gefunden und betätigte sich offensichtlich als Schatzgräber. Ich verfolgte ihn nachts bis zu seiner Grabstätte bei Isabeau von Bayern. Hélène hatte währenddessen im Bistro auf mich gewartet. Wieder zurück? Und? Ist die Sensation perfekt? Sensation? Unser Freund ist tot. Lag auf dem Boden der Tour Babette. Ein Unfall? Kann sein. Vielleicht ist er die steile Treppe runtergefallen oder er ist gestoßen worden. Könnte sein, dass sich jemand gestört fühlte. Wieso? Ist die Ruine bewohnt? Zumindest zeitweise. Übrigens von jemand, der Zeitung liest und sich besonders für den Tod eines gewissen Capirol interessiert. Meine Hoffnung, dass Kommissar Farou einige Zeit brauchen würde, um die Leiche zu finden, bestätigte sich nicht. Am nächsten Morgen saß er in meinem Büro vor meinem Schreibtisch. Da sitzen Sie ja wieder schön in der Tinte. Wieso Tinte? Maurice Badou, der Junge, der Capirol gefunden hat. Lesen Sie keine Zeitung? Ja, doch, dadurch habe ich erfahren, dass er jetzt auch verstorben ist und dazu noch an einem seltsamen Ort. Aber ich verstehe nicht... Badou Senior hat uns gesagt, dass Sie sich für seinen Sohn interessiert hatten. Farou war neugierig. Und hartnäckig. Deshalb erzählte ich ihm von meiner Vermutung, dass Badou in eine Sache mit Capirol verwickelt war, dass Badou möglicherweise die Pläne für die Schatzsuche aus dem Archiv geklaut habe. Was ist denn das jetzt wieder für eine Geschichte? Keine Geschichte eben. Historisch. Liegt wohl am Arrondissement. Mein Gott, Sie sehen mich an, als wollte ich Sie auf den Arm nehmen. Farou brummelte und bellte, ließ im Archiv nachfragen, ob dort was fehlte. Was haben Sie denn gestern Abend gemacht? Sie haben Badou nicht weiter beobachtet? Ja, doch. Ich habe mich erst noch vor seinem Haus aufgehalten, bin dann aber bald abgehauen. Badou hatte nämlich auf dem Weg zum Bazar und vom Bazar nach Hause ordentlich getankt. Ich dachte, er schliefe seinen Rausch aus. Das stimmt mit der medizinischen Untersuchung überein. Dann rief das Archiv an und erzählte Farou eine lange Geschichte. Sie verunglimpfen einen Toten. Der Archivar hat ausgesagt, dass die fraglichen Dokumente nie zu seinen Schätzen gehört haben. Vielleicht hat er sie woanders geklaut. Möglich. Das wäre alles. Ich danke Ihnen, Birma. Wer hat ihn umgebracht? Niemand. Er hatte einen Sitzen und der Ort ist gefährlich. Hat sich leider den Hals gebrochen. Kann vorkommen. Täglich. Aber was kümmert Sie dann, ob ich mich für Badou interessiert habe oder nicht? Lassen Sie sich deswegen keine grauen Haare wachsen. Und versuchen Sie nicht, dem Papa irgendeinen Mist vorzuschlagen. Er hat Sie nicht gerade ins Herz geschlossen. Faroux machte ein strenges Gesicht, als er Hélène ein mürrisches Wiedersehen hinwarf. Die Wirkung war enorm. Besorgt, zaghaft schaute sie hinter ihrer Schreibmaschine hervor. Wie war's? Ich werde mich ab jetzt völlig aus der Sache raushalten. Ach, leere Versprechung. Nein, diesmal nicht. Also wirklich, sieht tatsächlich ernst aus. Ist doch nicht das erste Mal, dass Sie sich mit ihm rumärgern. Na, glauben Sie, es macht Spaß, ständig geärgert zu werden. Genauer gesagt, immer wenn sich irgendeiner umbringen lässt. Ich habe langsam die Schnauze voll davon. Und wissen Sie, wer es war? Ich ahne es. Wer? Dieser entsprungene Häftling Latouille. Clavirolles Mörder. Sonst würden die Flicks sich nicht so in Schweigen hüllen über das Notlager am Turm. Jetzt ist er jedenfalls aus seinem Bau vertrieben. Bis er den Flicks in die Arme läuft, wird es nicht mehr lange dauern. Mein Gott, wie Sie das sagen. Man könnte meinen, diese Aussicht macht Sie traurig. Mich? Na, hallo? Hallo? Einfach aufgelegt. Sehr geheimnisvoll. Maurice Badou machte mir keine Arbeit mehr. Und ich konnte mich wieder um den verschwundenen Monsieur Jacquier kümmern. Ich besuchte Michel Seldo. Er ist ein alter Freund von mir und ein zauberhafter Zauberkünstler. Salut, altes Wildschwein. Ja. Gibt's was Neues? Nichts weiter. Hab gesehen, dass du demnächst im Cirque d'Hiver auftrittst. Ja, und? Miss Pearl und Partner, kennst du die? Gut sogar. Wir sind manchmal zusammen. Auf dem Plakat. Ein hübsches Mädchen. Soll ich dir die Nummer geben? Die Adresse reicht. Wo steigen die ab, wenn sie in Paris sind? In der Rue des Filles du Calvaire gibt es ein Hotel, Café, Restaurant, La Piste. Du willst doch nichts Böses von ihnen? Nein, nein, keine Sorge. Gut, sonst lass sie in Ruhe. Vor allem Mario. Soll mir erst mein Geld zurückgeben. Er schuldet dir Geld? Ja. Ist ein netter Kerl. Aber Geld rinnt dem so durch die Finger. Ach, so was soll's geben. Feierabend für heute. Vor Donnerstag oder Freitag konnte ich den Akrobaten keinen Besuch abstatten. Die Spätausgabe des Crépuscule berichtete in allen Einzelheiten die Geschichte von Maurice Badou und seinem Schatz. In allen Einzelheiten wäre zu viel gesagt. Immer noch kein Wort von einem Clochard oder so, der das ehemalige Stadthaus der Isabeau von Bayern zu seinem Unterschlupf auserkoren hatte. Und immer noch kein Wort über Latouille, den entlaufenen Häftling von Fresnes. Er läuft also immer noch frei rum? Sieht so aus. Und was machen wir, schönes Fräulein, heute Abend? Kino oder Bois de Chaville? Oh, lieber Kino. Im Frühling ist der Bois zu gefährlich. Am nächsten Morgen rief Faroux an, um mir nochmal zu bestätigen, dass Badou keine Dokumente geklaut hatte, dass Cabirol die Dokumente besaß und verkauft hatte. An Badou. Wir können uns annehmen, dass Cabirol den Jungen angeheuert hat, um ihn die Hieroglyphen entziffern zu lassen und um rauszukriegen, wie man das zu Geld machen konnte. Und Badou stellte im Staatsarchiv Vergleiche an? Ja. Also hatte ich doch recht. Die Beziehung zu Cabirol beschränkte sich nicht drauf, 3 Sous gegen eine Uhr zu leihen. Er kam zum Rapport. Aber Cabirol war tot und Badou dachte sich dann Boudi auf eigene Rechnung weiter. Das konnte er den Flicks natürlich nicht erzählen. Genau so war es. Die Sache war erledigt. Wie Badou. Sein seltsames Benehmen, seine Lügen bei der Polente, seine Beziehung zu Cabirol, alles klärte sich von selbst. Scheint so, dass ihr Beruf überflüssig wird. In den folgenden Tagen herrschte völlige Windstille. Und ich wurde die Befürchtung nicht los, Faroux könnte Recht bekommen mit seiner hämischen Prognose. Meine ganze Arbeit bestand darin, auf Miss Pearl zu warten, die hoffentlich bald mit Jacquier unterm Arm in Paris eintreffen würde. In der Firma Mareux und Co., Scherzartikel aller Art, ist eingebrochen worden. Die Täter hatten es allerdings weniger auf Scherzartikel abgesehen, als aufs Bargeld, das sich in beträchtlichen Mengen im Laden befand. Hallo? Ich will Sie sehen, Würmer, so schnell wie möglich. Wo brennt's denn, Madame Jacquier? Sie wissen offensichtlich noch nicht Bescheid. Wenn das so komisch ist, brauchen wir nicht unsere Zeit zu vergeuden. Und mein Geld. Hätten Sie die Güte, mir meinen Scheck zurückzugeben? Aber ich bin doch an der Sache dran. Ich glaube, ich komme mal zu Ihnen. Beeilen Sie sich. In der Rue de Torigny öffnete mir eine unauffällige alte Frau mit traurigem Gesicht und vom Gewicht der Jahre und der Sorgen gebeugten Schultern. Bestimmt die Mutter des Arbeiters, der in der Gießerei verrückt geworden war. An Verrückten mangelte es nicht in Madame Jacquiers Umgebung. Ich werde noch verrückt. Ist Odette nicht da? Lassen Sie bloß Odette in Ruhe. Halten Sie mich eigentlich für naiv? Es geht um Monsieur Mareux. Ja, man hat bei ihm eingebrochen. Kümmert mich einen Dreck, was da los war. Er hat mit meiner Tochter Schluss gemacht. So? Ich bin gedankenlos und blöde, man hat es mir schon gesagt. Aber manchmal habe sogar ich lichte Momente. Ich habe mich von Ihren schönen Worten einwickeln lassen. Sie waren mir sympathisch. So kann man sich täuschen. Sie legte richtig los. Der Grund allen Übels war ich, weil ich Odettes Liebhaber sei oder ob ich das etwa abstreiten wolle. Mareux habe uns zusammen erwischt und das könne er sich nicht bieten lassen. Und ich mir auch nicht. Geht mir genauso. Es gibt nur einen Weg, meine Unschuld zu beweisen. Stellen Sie mich Monsieur Mareux gegenüber. Sie scheinen sicher sehr sicher zu sein. Der Handel mit Scherzartikeln aller Art machte Mareux, Junior und Co. nicht besonders fröhlich. Ich frage mich, warum ich Sie überhaupt empfange, Madame. Sie werden verstehen, dass es mir unmöglich ist. Wer ist dieser Mann? Er sah mich an. Madame verlor den Boden unter den Füßen. Sie kennen ihn nicht? Ich habe nicht die Ehre. Das ist nicht? Es sind also mehrere. Na, da bin ich ja noch mal gut weggekommen. Nein, Madame, ich weiß nicht, was diese lächerliche Komödie soll, aber das ist nicht der Herr, den ich in galantem Gespräch mit Ihrem Fräulein Tochter überrascht habe. Monsieur sieht nicht aus wie ein Gauner. Wie ein Gauner? Hören Sie, Monsieur. Was kümmerte Sie, ob die Kerle im Bett Ihrer Tochter Gauner waren oder nicht? Unschuldsräuber sehen alle aus wie Gauner. Jedenfalls für einen, der auf der anderen Seite steht. Er spielte mit einem Paris-Artikel eine nackte Tänzerin. Das genaue Gegenstück zu dem Brieföffner, mit dem Cabirol umgebracht worden war. Nur aus Kupfer. Und außerdem bin ich so sehr daran gewöhnt, nichts als Gauner zu sehen, dass ich mich frage, ob es noch andere gibt. Darf ich mir eine Bemerkung erlauben, Monsieur? Bitte, Monsieur. Nestor Burmar, Privatdetektiv. Madame, falls es Ihnen in den Sinn kommen sollte, mich mit Hilfe eines Privatdetektives wegen Eheversprechens zu belangen... Schluss jetzt, ich will Ihnen nur eines sagen. Mademoiselle Lachaud hat keinen Liebhaber. Tut mir leid, die Sache hat sich für mich erledigt. Er brachte uns zur Tür. So frostig wie das Land seiner furchtbaren Pinguine. Ach, was für ein Mädchen. Was für ein Mädchen. Zum Teufel mit der Ehrbarkeit. Sie empfing mich in ihrem Schlafzimmer. Im Bett. Hallo. Und das in Abwesenheit ihrer Mutter, die wohl erst mal zum Riechsalz greifen musste. Die Erschöpfung verlieh Odette eine erregende Schönheit. Das leicht übermüdete Gesicht auf dem Kopfkissen wurde von der zerzausten Pracht ihrer blonden Haare eingerahmt. Das durchscheinende Negligé verbarg nichts von den anmutig gerundeten, hübsch anzusehenden Brüsten. Und sie unternahm nichts, um meinem Blick diese angenehme Aussicht zu entziehen. Das macht mich alles ganz krank. Was sehe ich? Ihre Mutter hat mir beinahe die Augen ausgekratzt. Sie dachte, ich sei der Grund. Ach. Ich bin ein Idiot. Ich habe den Kopf verloren. Dabei lag mir so viel an dieser Heirat. Ich hätte wer weiß was getan. Sieht mir aber gar nicht so aus. Sie verstehen das nicht. Können Sie auch nicht. Er drohte damit, alles zu verraten. Was verraten? Unser früheres Verhältnis. Wer? Jean. Mareux? Nein. Er heißt auch Jean. Sehr praktisch. Liebhaber und Ehemann haben denselben Vornamen. Kann man sich unbesorgt gehen lassen. Seien Sie nicht so grausam. Mein Gott. Ich reichte ihr die Hand, um sie zu verabschieden. Sie hielt sie mit ihren schlanken Fingern fest. Aber ich will doch, dass Sie mich verstehen. Ich bin keine Hure. Sie hielt immer noch meine Hand fest. Rieb ihre Wange daran. Parfumduft stieg mir in die Nase. Er hat noch meine Briefe. Er wollte sie Jean geben. Jean Mareux. Ich muss jetzt gehen. Wenn ich gewusst hätte, dass man sie so leicht erpressen kann. Naja, egal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sie hob einen Arm, um eine blonde Haarsträhne aus ihrem Gesicht zu streichen. Bei der Bewegung rutschte ihre rosarote Brust aus den Falten ihres Negligés. Als ich das Haus verließ, hatte ich immer noch ihr Parfum in der Nase. Wann besuchen Sie mich wieder? Um mich von den Düften und den indiskreten Gedanken abzulenken, die mich noch bis ins Büro verfolgten, ließ ich mir von Hélène die Zeitungen vorlesen. Die schrieben nicht mehr viel über Capirol, Badou oder Latuy. Die Schlagzeilen beherrschte die Verhaftung einer noblen Gaunerbande. Endlich ist der Bande von Juwelendieben um Riton le Rouennais das Handwerk gelegt worden. Bisher waren keine gestohlenen Stücke in den Verkauf gelangt. Hélène, mich langweilen diese Gangsters da. Diesmal hatten sie Pech. Einem Juwelier war ein sorgfältig gearbeitetes Armband aus Gold und Platin angeboten worden, das vor kurzem Mrs. Thompson auf der Durchreise in Paris gestohlen worden war. Das hatte zunächst zu der Verhaftung von Daragneau alias Jojo la Musique geführt, dann zu der von Félix Buffard und Henri Drouillet. Hélène konnte es sich nicht verkneifen, mir noch eine amüsante Episode über Josephine B. vorzulesen, Kellnerin in einem Bal Musette, in dem Riton und seine Leute verkehrten. Sie war beinahe froh, dass Jojo la Musique hinter Schloss und Riegel saß. Zitat, wenigstens wird er in der Santé nicht 50 Mal hintereinander dieselbe Platte laufen lassen. Zitat Ende. Das hatte sie jedem gesagt, der es hören wollte. Die Freunde also des... Dieser Jojo. Was? Dieser Jojo, das kann nur der nervöse Kerl am Telefon gewesen sein, der kurz nach dem Mord bei Cabirol anrief. Hélène, ich glaube, der Tod von Capirol ist für einige Leute eine Katastrophe. Er muss ein einzigartiger Hehler gewesen sein. Und er hat wohl seine kleinen Geheimnisse, wie er die heiße Ware zu Geld machen konnte, mit ins Grab genommen. Und Sie wissen, wie er das gemacht hat? Nein. Ist aber auch nicht so interessant, oder? Hm. Not war schon für viele ein Grund für den Einstieg ins andere Milieu. Hélène, ich habe einen Scheck von Madame Jacquier und den werde ich jetzt abarbeiten. Hm. Ist die Dame endlich eingetroffen? Miss Pearl war ein großes, gut gewachsenes Mädchen, nordischer Typ. Strahlende blaue Augen in einem hübschen Gesicht. Wenn ich die Wahl zwischen ihr und Madame Jacquier gehabt hätte. Aber im Zimmer befand sich ein kräftiger Kerl. Er war im Morgenmantel wie sie. Mario stand in großen Lettern auf seinem Rücken. Entschuldigen Sie die Unordnung. Wir sind sozusagen gerade angekommen. Wir hatten für ein paar Tage Urlaub in Fontainebleau gemacht. Sie hieß wohl eher Fräulein Ingeborg als Miss Pearl, ihrem starken deutschen Akzent nachzuurteilen. Setzen Sie sich doch. Ich möchte mit Ihnen unter vier Augen sprechen. Nein, Freundchen. Mario stand an den Schrank gelehnt. Seine rechte Hand zerknüllte ein Papier. In der Tasche seines Morgenmantels klimperte Kleingeld. Unnachgiebig schüttelte er langsam den kantigen Kopf. Mein Mann kann alles hören. Sie sah mich lange an, eindringlich und neugierig. Also, was gibt's? Na gut, es geht um Jacquier, Paul Jacquier. Seine Frau vermisst ihn, ich soll ihn suchen. Wenn ich recht informiert bin, war er hinter Miss Pearl her. Ja, ja. Um ganz sicher zu gehen, hielt ich ihr das Foto vor die Nase. Dann gab ihr es Mario. Stecken Sie die Visage wieder ein. Die habe ich oft genug gesehen. Wann war das? Das war letzten November. Er ist uns gefolgt. Unterwegs haben wir ihn dann aus den Augen verloren. Er ist also nicht mit Ihnen zurückgekommen? Hören Sie, mein Lieber. Das Thema begeistert mich nicht gerade. Für meine Frau ist das auch nicht gerade angenehm. Miss Pearl schien sich tatsächlich nicht wohl zu fühlen. Ich entschuldigte mich. Wenn es nicht wichtig gewesen wäre, hätte ich Sie nicht belästigt. Tut mir leid. Ah ja, Sie müssen ja auch Ihre Brötchen verdienen. Also, dieser Jacquier ist uns erst nach London gefolgt, dann nach Brüssel und dann wieder nach London. Wo hat er in London gewohnt? Weiß ich nicht. Ich sah der Deutschen so tief wie möglich in die blauen Augen. Haben Sie sich irgendwo mit ihm getroffen? Bei Rita Braun in Soho. Na gut, das kann ich mir mal notieren. Sie haben ihn also in London gelassen, stimmt's? Jawohl, in London. Sind Sie sicher, dass er nicht in der Themse liegt? Miss Pearl lächelte schwach. In ihren Augen sah ich Angst. Sie gab mir die Hand, zusammen mit einem Stück Papier. Weit weg von La Piste und den dazugehörigen Leuten sah ich es mir an. Eine Freikarte für eine Zirkusvorstellung. Chef, da will ich auf jeden Fall mit. Ich war seit Jahren nicht mehr im Zirkus. Miss Pearl hatte ihren Auftritt ungefähr in der Mitte des zweiten Teils. In der Pause ging ich mit Elaine hinter die Kulissen, um meinen Zauberfreund Michel Zeldo in der Garderobe zu besuchen. Schön, dass du gekommen bist. Da weiß wenigstens ein Zuschauer meine Arbeit zu schätzen. Übrigens, du kannst ihn festnehmen. Wen? Mario. Das hatte ich gar nicht vor. Umso besser für ihn. Er hat mir das Geld zurückgegeben. Ach. Ja, hat wohl während der Tournee was gespart. Ich ließ mir von Zeldo noch die Garderobe von Miss Pearl zeigen. Als sie und ihr Partner zu leiser Musik über den roten Teppich die Manege betraten, hörte man überall ein langgezogenes Ah. Oh mein Gott! 1 Zentimeter. Vielleicht noch weniger. Aber auch weniger als 1 Zentimeter bedeutet viel im Leben eines Trapezkünstlers. Mario hatte Miss Pearl um 1 Zentimeter verpasst. Lassen Sie mich jetzt nicht allein, Chef. Mario saß auf dem Sofa und stöhnte leise. Manchmal kam ein dumpfer Klagelaut von seinen blutleeren Lippen. Mann, bin ich ein Arschloch. Sie wollte mit mir sprechen, Mario. Jetzt kann sie es nicht mehr. Ist sie tot? Weiß ich nicht. Jedenfalls ist sie gefallen. Gut gemacht. Hm? Was? Glauben Sie, dass ich sie umgebracht habe? Herr Gott, nochmal, warum hätte ich das tun sollen? Jacquier. Hey? Er hat mit ihr geschlafen. Als du das in London oder sonst wo gemerkt hast, da warst du alles andere als begeistert. Darum hast du Jacquier umgebracht. Heute Morgen hast du mir Märchen erzählt. Pearl wollte mit mir sprechen, unter 4 Augen, hat sich quasi mit mir verabredet. Und du hast sie mundtot gemacht. Wenn ich gewusst hätte, ich... Sie war dagegen. Herum war sie so nervös, hat den Sprung verpatzt und ist abgeschmiert wegen diesem verdammten Scheißgeld. Welches Geld? Das ich kassiert habe. Wann? Heute Morgen, ein ganzer Packen, 100.000 Francs. Hat damit meine Schulden bezahlt. Da können Sie ja erkundigen. Ich weiß. Da war doch dieser Anruf. Welcher Anruf? Er hat angerufen und mir gesagt, was ich machen musste für das Geld, das für mich im Lapist lag. Wenn man Sie nach Jacquet fragt, antworten, dass er Ihnen ins Ausland gefolgt ist und Sie ihn dort aus den Augen verloren haben. Ja. Und Sie haben mitgemacht. Ja klar, 100 Riesen ist nicht die Welt, aber in dem Augenblick... Warum, Ochse, warum haben Sie nicht das Geld behalten und trotzdem die Wahrheit gesagt? Man hat mir noch mehr Geld versprochen, wenn ich mich an die Anweisungen halte. So, jetzt hauen Sie endlich ab. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Nur noch nicht, wer angerufen hat. Aber den kenne ich doch gar nicht. Ich fuhr mit dem Taxi nach Hause. Während der Fahrt und noch vor dem Schlafengehen dachte ich angestrengt nach. Um 5 Uhr machte ich endlich die Augen zu. Später erfuhr ich, dass Miss Pearl die ihren etwa zur gleichen Zeit für immer geschlossen hatte. Um 9 Uhr stand ich mit einem Kater erster Güte auf. Trotzdem rief ich sofort Madame Jacquier an. Ich weiß, Miss Pearl ist tot. Tut mir leid. Madame Jacquier, ich habe noch eine Frage. Wie hieß Ihr Arbeiter, der im letzten November verrückt geworden ist? Charles-Sébastien Rumeslet. Warum wollen Sie das wissen? Wie nennt sich seine Krankheit? Pyrophobie. Er hat Angst vor dem Feuer. Eine alte Frau öffnete die Tür. Sie sah dem Dienstmädchen von Madame Jacquier ähnlich. Sie führte mich in einen Raum mit teuren Möbeln und einem Fernseher. Das stammt alles noch aus der Zeit, als er gearbeitet hat. War er ein guter Arbeiter? Ein hervorragender. Sicher gut bezahlt. Er machte viele Überstunden. Oft. Hm. Ja, auch Nachtschicht. Was das für Überstunden waren, dämmerte mir langsam. Trotzdem krampfte sich mir bei dem Anblick des Jungen das Herz zusammen. Von seinem Ledersessel aus starrte er auf den milchig-weißen Bildschirm des Fernsehers. Ein junger Mann mit guter Figur, kaum 35 Jahre, aber mit den Haaren eines Greises. Sehen Sie, wie vernünftig er da sitzt. Ich holte ein Foto aus der Tasche und hielt es ihm unvermittelt vor die Augen. Ich nannte den Namen Jacquier und er grunzte sehr seltsam. Was war das für ein Name? Jacquier. Das dürfen Sie nicht, Monsieur. Er mag diesen Namen nicht, obwohl Madame immer sehr gut zu ihm war. Ein trauriges Bild. Ich steckte mir die Pfeife in den Mund und riss ein Streichholz an. Um Himmels Willen, wissen Sie das denn nicht? Das Feuer, das Feuer! Der Kranke bäumte sich in seinem Sessel auf, als hätte er einen elektrischen Schock bekommen. Sein Gesicht drückte furchtbaren Schrecken aus. Dann raufte er sich mit den verkrümmten Fingern das weiße Haar und fing an zu heulen. Ein Besuch in der Rue de Torigny war angezeigt. Ich möchte gerne zu Madame Jacquier. Madame ist ausgegangen, aber Mademoiselle ist da. Wo? Auf ihrem Zimmer. Odette Lachaud trug einen Morgenmantel über einem blassgrünen Seidennachthemd. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Nein, danke. Sie sind eine kleine Lügnerin. Ich? Er heißt nicht Jean. Ich habe seinen Vornamen bestimmt gehört, aber vergessen. Jean war es nicht. Sie wissen, von wem ich rede. Von sicher nicht von Monsieur Mareuil. Nein, nicht von Mareuil. Ich rede von Latuy, dem Ausbrecher von Fresnes, dem Mörder von Cabirol. Der weiß ein hübsches Kind wie Sie bestimmt zu schätzen. Wie können Sie... Das wissen? Wie könnten Sie mich so beschuldigen? Aber ich beschuldige Sie doch nicht. Ich stelle nur fest. Ich stelle fest, dass Sie ein Opfer sind und weil Sie eine Dummheit nach der anderen machen, sitzen Sie so tief in der Patsche, dass man Sie bald nicht mehr rausziehen kann. Ist er da? Niemand ist da! Ich nahm sie in meine Arme. Sie zitterte. Was soll das? Sie kannten Cabirol als Freund ihres Vaters. Latuy hatte mit Cabirol zu tun, wie Gauner und Hehler miteinander zu tun haben. Neulich war er in der Rue Franc-Bourgeois, als auch Sie dort waren. Sie wissen, dass er Cabirol getötet hat und er hat mitbekommen, dass Sie sich mit Cabirol gestritten haben. Und jetzt erpresst er Sie. Droht zu erzählen, dass Sie dabei waren, wenn Sie ihn nicht verstecken. Hören Sie auf! Und er verlangt noch was anderes. Hören Sie auf! Plötzlich entkrampfte sie sich in meinen Armen und weinte. Antworten Sie, verdammt nochmal, ich hab's eilig, geben Sie es zu. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß es. Ist Latuy hier? Ha? Ja. Sie müssen damit Schluss machen. Er hat getötet, Cabirol, Badou, Sie müssen ihn loswerden. Holen Sie Latuy her. Ich habe ein Wörtchen mit ihm zu reden. Bin schon da, Monsieur. Drehen Sie sich ein bisschen um. Bitte, Monsieur. Ich gehorchte. Als erstes sah ich eine dicke Kanone mit einem Schalldämpfer, die direkt auf meine edlen Teile zielte. Aber er sah natürlich das Gleiche. Die beiden Schießeisen hielten sich gegenseitig in Schach. Wir stehen patt, Latuy. Hören wir auf mit dem Zirkus und stecken unsere Artillerie weg. Ich behalte meine, Monsieur. Das Einzige, was an Latuy nicht zerknittert war, war sein Anzug. Alles andere sah zerknautscht aus. Haut, Nase, Augen, Mund. Der Prototyp des blassen Gangsters, dem das Böse aus den Poren schwitzt. Woher haben Sie gewusst, dass ich hier bin? Monsieur Mareuil erwischte seine Verlobte auf frischer, vorehelicher Tat in Flagranti. Mit einem Kerl, der aussah wie ein Gauner. Und? Weiter, Monsieur. Ich bin gekommen, um meine Überlegung zu überprüfen. Sie haben bestanden. Tüchtig, tüchtig, Monsieur. Wie immer. Schön, und jetzt? Sie wollten mit mir reden, Monsieur. Halt endlich die Schnauze mit deinem Monsieur. Also, was wollten Sie mir sagen? Was hast du vor? Für immer hier bleiben geht nicht. Und selbst wenn es geht, unter solchen Umständen, da kannst du auch gleich wieder in den Knast gehen. Red keinen Quatsch. Nur wer redet hier Quatsch? Du hast den Überblick verloren. Und nachgedacht hast du auch nicht. Worüber soll ich denn nachdenken? Da kommt so ein Kerl, den habe ich vorher 2 oder 3 Mal bei Cabirol gesehen. Cabirol hat mich versteckt, jetzt kann ich ja sagen. Da kommt dieser Bücherwurm und quatscht von der Polente. Also machst du ihn kalt. Pardon, Monsieur, nur eine kleine Schlägerei. Er fällt runter, Unglücksfall. Du wirst doch ein klein wenig nachgeholfen haben, oder? Denken Sie, was Sie wollen, ich pfeife drauf. Übrigens, wieso Überblick verloren? Er war auf Schatzsuche. Und diesen Schatz gibt's wirklich. Die Flicks wollen es auch nicht glauben, keiner will's glauben. Alle glauben an fliegende Untertassen und grüne Marsmännchen, aber zu glauben, dass die Geldsäcke damals vor 200-300 Jahren ihre Reichtümer vergraben haben, dafür sind sie zu seriös. Und Sie, Monsieur, glauben Sie dran? Und wie, Monsieur? Ich habe mir gesagt, wenn ich den Latouille tatsächlich da finde, wo er sich verkriecht, dann kann er mir ein paar Tipps geben. Ich habe keine Tipps für Sie, Monsieur. Cabirol hat mir nie etwas erzählt. Sieht mir übrigens aus wie ein übler Scherz. Oh, du bist wirklich zu blöde. Na gut, das war alles. Aber du solltest dir eine andere Bleibe suchen. So innerhalb der nächsten 8 Tage. Dann überkommt mich möglicherweise das Verlangen, meinem Freund Florimond Farou von der Sûreté Geschichten zu erzählen. Jetzt reicht's, Flick. Monsieur, hast du vergessen? Schnauze. Ich ging ohne Eile die imposante Treppe hinunter. Die Hand auf dem wunderschönen Geländer. Auf Wiedersehen, Monsieur Burma. Von der Rue Babette an folgte mir ein Schatten. Als ich vor Isabeaus Turm stehen blieb, sah ich aus den Augenwinkeln, wie sich der jetzt schon vertraute Schatten in eine Häuserecke drückte und wartete. Ich ging in die Ruine. Ich beobachtete die Tür. Plötzlich wurde sie geöffnet und wieder geschlossen. Komm, zeig dich! Ich bin hier, Latvi. Sind Sie es, Böhmer? Ja, Monsieur. Ein kurzer Knall. Der Revolver spuckte Feuer. Ich erwiderte. In meiner Brust klopfte ein 100 Kilo schweres Herz. Ich war schweißgebadet, zitterte am ganzen Körper. Ich wartete noch 10 Minuten. Schwankend ging ich hinunter, um nach Latouille zu sehen. Jetzt war er völlig zerknittert. Ich hab's in der Zeitung gelesen, Chef. Das hat sich ja mit einem Schlag erledigt, hm? Mit einem Schlag, ja. Das klingt ja nicht sehr begeistert. Ist was? Ich ging weiter in mein Büro, legte Latouilles Revolver und das Foto auf den Tisch. Dazu eine rosa Papiertüte mit der hellblauen Aufschrift Rosian. Ich stopfte meine Pfeife, betrachtete das Stillleben und legte alles in eine Schublade. Hallo? Nestor Bürmer? Oh, guten Tag. Ich wollte... Ja. Sie haben jetzt nichts mehr zu befürchten. Sind Sie noch dran? Ja. Kommen Sie bitte zu mir ins Büro. Ich habe hier noch was für Sie. Ich komme. Sie trug ein schwarzes Kostüm. Eines von den Modellen mit seitlich geschlitztem Rock. Unter dessen Jacke nichts oder fast nichts getragen wird. Guten Morgen, Monsieur Burma. Ein tiefes Dekolleté. Hübsch. Vielversprechend. Was schauen Sie mich so an? Sie haben doch sicher Zeitung gelesen. Ja. Das wäre erledigt. Ich wollte es Ihnen noch mal unter 4 Augen sagen. Der Albtraum sollte vorbei sein. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sagen Sie lieber nichts, könnte eine Lüge sein. Lüge? Sie haben mich ein ganz klein wenig belogen. Ich habe Sie ein ganz klein wenig belogen, also... Sind wir quitt? Fast. Sie bekommen von mir nämlich noch was, was Sie hier vergessen haben. Außerdem wollte ich Sie noch mal sehen, vielleicht zum letzten Mal. Sie sind schön. Schmeichler. Ich nahm ein Foto aus meiner Schublade und reichte es ihr hinüber. Sie nahm es mit ihrer schmalen, zitternden Hand. Nachdem sie es lange betrachtet hatte, sah sie mich mit feuchten Augen an. Miss Paul, sie ist wirklich sehr schön. Sie war. Ah ja, richtig. War es das, was ich vergessen hatte? Nein, nein, Sie haben Ihren Dings, Ihren Slip vergessen. Oh ja, stimmt. Hier, nehmen Sie ihn. Ich behalte nur den Kassenzettel zur Erinnerung. Steht alles drauf. Preis, Nummer der Verkäuferin, Datum. Sehr interessant übrigens das Datum, 5. April. Am 6. April haben wir uns durch Zufall vor meinem Büro getroffen. Vielleicht wollten Sie ihn ja umtauschen. Ja, ja, natürlich. Hatte ich Ihnen das nicht erzählt? Zu schnell. Was zu schnell? Die Reaktion. Aber ist auch egal. Ich möchte hier eins klarstellen. Sie haben diesen Slip in der Rue des Petits Champs gekauft, um mich zu treffen, ganz zufällig. Am 5. haben sie mich nicht getroffen, also sind sie am 6. wiedergekommen. Reiner Zufall. Aber man sollte nicht mit dem Zufall spielen. Mit anderen Worten, ich habe Ihnen etwas vorgespielt? Genau. Aber warum denn? Weil Sie Kabirol getötet haben. Und werden Sie nicht wieder ohnmächtig. Vielleicht gelingt Ihnen heute keine so perfekte Darbietung wie neulich. Natürlich. Ich habe ihn umgebracht. Und wissen Sie warum? Wegen etwas, was jetzt endgültig vorbei ist. Er wollte meine Hochzeit mit Marol verhindern. Er wollte mich ganz für sich alleine. Sie stand vor mir, beide Hände auf den Schreibtisch gestützt, das Gesicht ein paar Zentimeter vor meinem. Der Busen wogte unter der Kostümjacke. Sie ekeln sich vor mir, nicht wahr? Sie haben sich schon immer vor mir geekelt. Sie ließ sich in den Sessel fallen. Ihr stand der kalte Schweiß im Gesicht. Los, rufen Sie die Flix. Lassen Sie die Flix aus dem Spiel. Für die heißt der Mörder Latuy. Die Akte ist geschlossen. Wir werden jetzt nicht hingehen und denen neue Fakten liefern, damit sie die Akte wieder öffnen müssen. Die kriegen ja sonst Komplexe. Ich verstehe Ihr Verhalten nicht. Ganz einfach. Kabirol war ein dreckiges Schwein. Und nun? Das ist alles. Nur eins möchte ich. Zwischen uns soll völlige Klarheit herrschen. Also, haben Sie ihm den Brief öffnen ins Herz gestoßen, während er Sie küsste? Er. Sie stockte. Dann verbarg sie ihr Gesicht in den Händen. Ich bereue nicht, was ich getan habe. Werde es nie bereuen. Apropos Brieföffner. Gehörte er ihm? Er lag auf dem Tisch. Ich habe ihn genommen und zugestochen. Also keinerlei Vorsatz? Doch! Aber ich hatte Angst vor dem Lärm. Und weil der Brieföffner... Ach ja, das wäre nicht sehr laut geworden. Naja, immerhin lauter als mit dem Brieföffner. Die Kanone sah etwas seltsam aus, nicht? War vielleicht ein Schalldämpfer drauf? Vielleicht. Das Ding hier. Ja. Latuy hatte sie von Ihnen. Ja. Wusste Ihre Mutter von Ihrem Verhältnis zu Kabirol? Davon wusste niemand was. Er hielt sein Privatleben geheim. Darum hatte ich beschlossen, ihn zu beseitigen. Niemand würde mich jemals verdächtigen. Dachten Sie. Und dann wurden Sie von Latuy gestört. Und der hat Sie erpresst. Und dann wollten Sie noch wissen, wem Latuy einen Schlag auf den Kopf gegeben hat. Und Sie haben mich durchsucht. Wie haben Sie sich denn meine Adresse so gut einprägen können? Weiß ich nicht. Automatisch bestimmt. Leider nicht. Sie haben sich die Adresse aufgeschrieben. Es gibt nämlich noch einen anderen Grund für Ihr Spiel mit dem Slip und dem zufälligen Treffen. Jawohl. Und hier wird die Sache nämlich beschissen. Sie wussten, dass Ihre Mutter einen Privatdetektiv engagieren wollte, der Ihren verschwundenen Mann ausfindig machen sollte. Und als Sie mich bei Kabirol trafen, dachten Sie, Ihre Mutter habe bereits einen engagiert und ich wäre das. Das hieß, die Scheiße stank zum Himmel. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Jacquier ist seit November tot. Und Sie wissen das seit November. Seine Leiche wird man allerdings nicht finden. Sie rutschte vom Sessel und wurde ohnmächtig. Diesmal war es keine Komödie. Himmel, das wird ja zur Gewohnheit bei der Dame. Immer wenn es brenzlig wird. Soll ich Sie schockbehandeln? Hélène bekam sie erstaunlich schnell wieder hin. Völlig niedergeschmettert saß sie im Sessel. Schmerzerfüllt bewegte sie den Kopf hin und her. Das Haar fiel ihr unordentlich ins Gesicht. Mit einer Hand massierte sie sich die Brust. Ich sag's Ihnen nochmal, ich möchte, dass zwischen uns Klarheit herrscht. Also, Sie haben den Zirkusleuten Geld gegeben. Ja. Damit ich nicht erfahre, dass Jacquier nicht mit Miss Pearl durchgebrannt ist. Wunderbar. Und woher kam das Geld? Latuy hat es besorgt. Bei Marie. Kann ich jetzt gehen? Oh. Sie gehören einer Generation an, die ich nicht gerade verdammt nennen möchte, aber so ähnlich. Kinder dieser blutigen Schweinerei namens Krieg. Kinder des Zusammenbruchs, der Auflösung der Dinge, Kinder der Okkupation. Kinder der Befreiung. Freiheit für jede Schweinerei. Ich glaube mal, dass Sie erst seit einem gewissen Tag oder Abend im November mit Capirol geschlafen haben. Aber Sie wussten sicher schon länger, dass Capirol ein Gangster war. Sie waren seine Komplizin. Capirol brauchte die Gießerei und ihnen gehörte zum Teil die Gießerei Lachaud. Capirol verscheuerte die goldene Hehlerware nicht, er ließ sie einschmelzen. Deswegen tauchte der gestohlene Schmuck auch nirgendwo wieder auf. Weniger Profit. Aber Risiko gleich null. Und eines Abends kommt ihn, Jacqui, auf die Schliche. Ich will nicht behaupten, dass sie selbst ihn getötet haben, aber sie waren dabei. Er hatte sofort begriffen. Ringe, Broschen, ein Tisch voller Gold. Und wir am Schmelztegel. Ich fiel sofort in Ohnmacht. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Ihr Kinn zitterte wie bei einer alten Frau. Plötzlich sah sie sehr alt aus. Als ich wieder aufwachte, lag er tot auf dem Boden. Capirol hat mich in seine Wohnung gebracht, hat mich eingeschlossen und ist wieder weggegangen. Sie haben die Leiche in die Zellen geworfen. Und ich wurde gezwungen, nichts zu sagen. Ich habe nie richtig begriffen, was in jener Nacht vorging. Nur, dass ich mit ihm schlafen musste. In die Zähne geworfen? Hat er gesagt. Wofür hat man denn einen Schmelzofen, den man auf 1700 Grad bringen kann? Wäre man da nicht schön dumm? Capirol war aber nicht dumm. Er hat die Leiche des lästigen Jacquier zerstückelt und verbrannt. Charles Sebastian bekam von der makabren Leichenbestattung einen Schock, eine Feuerphobie. Dann wurde er wahnsinnig. Ja, und? Und wenn es so gewesen ist, ich war nicht dabei. Ohne Ihr Geld, Mademoiselle, wäre auch Miss Pearl noch am Leben. Naja, geht mich nichts mehr an. Sie können gehen. Monsieur Beaumont? Sie stand auf, strich sich die Haare aus dem schönen Gesicht und sah mich an. Ich stopfte den Nylonslip in die Tüte und schob sie ihr unter den Arm. Wie eine Schlafwandlerin ging sie zur Tür. Bei jedem Schritt blitzte Seide durch den geschlitzten Rock. Monsieur? Am nächsten Morgen stand im Crépuscule unter Verschiedenes. In der Rue de Bretagne warf sich ein junges Mädchen unter einen Lastwagen. Es handelte sich um die 22-jährige Odette Lerchaud, wohnhaft in der Rue de Torigny. Sie starb kurz darauf im Hospital. Offensichtlich Selbstmord. Allerdings stand der Fahrer unter leichtem Alkoholeinfluss. Das Kommissariat vom Marché des Enfants Rouges hat die Ermittlungen eingeleitet. Des Enfants Rouges? Kinder in roten Kitteln. Der Platz heißt wirklich so? Kinder in blutroten Kitteln. Oder eher passen. Sie hörten Marais-Fieber nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Léo Mallet, aus dem Französischen von Hans-Joachim Hartstein. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen. Klaus Schmitz. Zweiter Teil. Die Person und ihre Sprecher waren Nestor Bürmer, Christian Brückner, Hélène, Sabine Postel, Kommissar Farou, Dieter Eppler, Odette Larchaud, Verena von Beer, Madame Jacquier, Ingrid van Bergen. Ferner Danesh Delanow, Ernst Konarek, Katharina Palm, Peter Rühring, Margarete Saalbach, Angela Stark und Andreas Serda. Ton Roland Seiler, Schnitt Regina Kraus, Regieassistenz Birgit Kehrer, Regie Bernd Lau. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1991.